Wer will heut mit mir zum Tanze gehen? Wer will heut mit mir aufs Ganze gehen? Heut kann ich nicht mehr allein sein. Heut soll die Welt einmal mein sein. Der Bobby, der nimmt die Harmonika. Im Nu ist die richtige Stimmung da. Heut feiern wir ohne Pause. Heut gehen wir nicht mehr nach Haus. Bobby spielt so stimmungsvoll, Dur und Moll. Und man fühlt, es wird heut wieder wundervoll. Wer will heut mit mir zum Tanze gehen? Wer will heut mit mir aufs Ganze gehen? Ich hab ein Herz zu verschenken und meine Liebe dazu. Man fühlt, es wird heut wieder wundervoll.